das Grün und wir bestritt. Ein grünes Kleid will ich mir machen lassen. Ein grünes Kleid trägt auch die Frühlingssommer. Grün kleidet sich die Liebling meiner Augen. In Grün sich kleiden ist der Gebrauch. Ein grünes Kleid trägt mein Geliebter auch. Das Grün steht allen Dingen